Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Bound & Hit. Mein Name ist Lady Julina und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wir möchten im BDSM-Ratgeber heute über das Thema sprechen, wie spreche ich eine Domina an? Bist du ein Anfänger in der Szene oder bist du dir vielleicht auch nicht so sicher, wie du eine Domina ansprechen sollst? Dann helfen dir bestimmt diese paar kleinen Tipps und Tricks weiter. Als erstes einmal ist es wichtig, jede Frau, und da ist es eigentlich egal, ob es eine Domina ist oder nicht, möchte mit Respekt behandelt werden. Das heißt, du solltest nicht mit ihr umgehen wie ein Stück Fleisch. Selbstverständlich ist es wichtig, dass du die Rechtschreibung beherrschst, dass du nicht Sachen schreibst wie Hey Baby oder vergleichbare Dinge, sei es jetzt Hey Baby, na, wie geht's? Das kommt einfach nicht so gut an. Streng dich etwas an, wenn du die Dame anschreibst. Zeige Interesse, zeige, dass du es wirklich ernst meinst. Und dazu zählt natürlich auch das grammatikalisch Korrekte und die Groß- und Kleinschreibung. Ob du es glaubst oder nicht, damit wirst du auf jeden Fall einen guten Eindruck machen. Wichtig ist auch, dass du dich über die Lady zuvor einmal informierst. Hat sie beispielsweise einen Internetauftritt, eine Facebook-Fanseite, irgendwelche Infos in ihrem Profil stehen, was es auch immer ist, lies es dir durch. Selbst wenn die Texte noch so lang sind, lies es durch, verinnerliche es und zum Beispiel, sagen wir mal, sie war letzte Woche in Wien gewesen und du warst auch schon mal in der Stadt, dann könntest du sagen, in Wien hat mir beispielsweise der Marktplatz total gut gefallen, reist du denn gerne? So habt ihr schon mal einen kleinen Gesprächspunkt, um die erste Scheu etwas zu knacken und direkt etwas in den Smalltalk einzusteigen, bevor es dann letztendlich zu den wichtigen Dingen übergeht. Übrigens ist es jetzt nicht zwangsläufig wichtig, dass du eine Domina immer mit sie ansprichst. Zumindest kann ich das von mir selber aussagen. Mir ist es eigentlich wurscht, ob du zu mir sie sagst oder nicht. Du darfst mich selbstverständlich auch mit du ansprechen. Viele andere Damen legen aber Wert darauf. Das sind so Dinge, die du in ihren Profilen, auf ihren Internetseiten, wo auch immer erfährst. Und bist du dir unsicher, dann solltest du auf jeden Fall auf das sie zurückgreifen. Wenn du das für albern hältst, ist es einfach eine Sache des Respektes, des extremen Respektes, den man noch mehr einer Domina entgegenbringt, vielleicht noch ein bisschen mehr als eine normale Frau bekommt. Rufst du sie an, also beispielsweise machst du einen Termin im Studio, dann solltest du nicht ewig dich mit E-Mail schreiben, Messenger schreiben, SMS, WhatsApp, was auch immer aufhalten, sondern einfach zum Telefon greifen und sie anrufen. 2-3 Minuten Gespräch zeigt erstens die Ernsthaftigkeit und zweitens kann man nochmal absprechen, was du überhaupt suchst, bietet sie das an, findet sich direkt ein Termin und du brauchst dich jetzt nicht wundern. Manchmal ist es so, dass die Damen, ich sag jetzt mal, etwas abweisend reagieren, weil es ist einfach so, die Frauen bekommen enorm viele Anfragen. Da sind die sogenannten Tastenerotiker sehr, sehr oft mit dabei und gerade ja, man fühlt sich irgendwann verarscht, das ist einfach so, und wird dann etwas strenger. Nimm es nicht direkt auf die schwere Schulter oder fühl dich direkt angesprochen, sondern akzeptiere es einfach so und versuche ihr klarzumachen, dass du es auch wirklich ernst meinst. Weil, naja, die Frauen, die werden einfach mal nach und nach etwas vorsichtig. Und ansonsten solltest du bei einem realen Treffen immer auf die generellen Kniggeregeln bestehen. Das bedeutet, den Mantel abnehmen, die Autotür aufhalten, den Kaffee, die Getränke, das Essen bezahlen. All das gehört einfach mit dazu, gerade wenn man sich privat trifft, aber auch wenn man die Herren zum Beispiel ja, in einem Studio begegnet. All das sind wichtige Dinge, die du dir einfach nochmal notieren solltest. Nicht vergessen, diese kleinen Regeln einhalten und dann wirst du bestimmt bei Erfolg bei der Domina deiner Wahl haben. Ich wünsche dir ganz viel Glück bei der Suche und hoffe, dir hat das Video gefallen und dass du den Kanal kostenlos abonnierst. Und wenn dein Wissensdurst jetzt noch nicht gestillt ist, kann ich dir noch 2 Videos ans Herz legen, die du außerdem auf meinem Kanal findest. Hier oben erkläre ich dir, wie du die perfekte Domina findest. Nämlich bevor du den Schritt eingehst, wie spreche ich eine Domina an, solltest du dich erstmal auf die Suche nach einer begeben. Und hier unten erkläre ich dir, wie du dich als perfekter Sklave verhalten solltest. In der Mitte siehst du schon, steht abonnieren. Da kannst du den Kanal kostenlos abonnieren und verpasst in Zukunft keine weitere Folge mehr. Ich würde mich freuen, wenn du den Blogbeitrag, welchen ich unten in der Infobox verlinkt habe, noch einmal besuchst und dort den ein oder anderen Kommentar abgibst. Vielleicht noch ein paar kleine Anmerkungen, damit auch andere noch etwas daraus lernen können. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald.